Das kann genauso gut ein ausgeflippter Linker gewesen sein wie ein Provokateur der Polizei. Das weiß man nicht, das sind in die Media. Du bist kein freier Mann. Du bist nichts weiter als ein entflohener Nigger. Atención, habla Contrabanda FM 91.4, Radio Libre No Comercial de Barcelona. Estamos hace 23 años en las ondas por la libertad de expresión. Participa. Ich bin Horst, ich komme gerade vom Arbeitsamt. Ich wünsche allen Radiohörern schönen Tag, wunderbar, alle toll. Hier scheint die Sonne, ich hoffe es bei euch auch. Radio Contrabanda 91.4 FM. Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, hier in der Stadt und weltweit. Ein neues Niemandsland. Wieder ist eine Woche vergangen und ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Der kurze Wochenrückblick. In den USA frieren die Niagara-Fälle ein. Messi spielt nach 2 Monaten Verletzungspause wieder und schießt 2 Tore. Kanzlerin Merkel eifert Schumacher nach und bricht sich beim Skilaufen das Becken. Die Stadtwerke von Barcelona erhöhen zum x-ten Mal die Fahrpreise und es kommt endlich mal zu Protesten. Im Zentrum von Barcelona wird einem Mann auf offener Straße die Kehle durchgeschnitten. Fidel Castro erscheint mal wieder in der Öffentlichkeit. Die PP lässt wieder Hinz und Kunz im Baskenland festnehmen. Die Propagandamaschinen des Wucherkapitalismus posaunen wieder das Thema Independentismo de Catalunya in alle Windrichtungen, damit die Leute nichts anderes im Kopf haben. Steuererhöhungen bei außertariflichen Zulagen. Unsere täglichen Todesopfer im Irak, Syrien und Afghanistan. Ein Rennfahrer liegt weiter im Koma. Homeland ist zu Ende, Nicholas Brody wird in Teheran gehängt. Da baumelt er nun an einem riesigen Kran, während die schwangere CIA-Agentin Carrie Mathison bittere Tränen weint. Das spanische Fernsehen setzt dem Entwicklungshelfer Vicente Ferrer in einem Film mit Imanol Arias in der Hauptrolle ein Denkmal. Der Winterschlussverkauf, die sogenannten Rebajas, haben begonnen und es stirbt das Wort Rebajas. Überall lesen wir in den Straßen Sale. Willkommen im Wunderland der Wucherzinsen und Ratingagenturen. Willkommen im postmodernen Feudalregime mit Satellitenüberwachung und rund um die Uhrbespitzelung. Willkommen im Brot- und Spielezirkus der spätkapitalistischen Warenwelt. Willkommen im Labyrinth der wachsenden Irrtümer. Willkommen im Niemandsland. Es ist Samstag, der 11. Januar 2014. Jetzt endlich weißt du, dass deine Eltern dich zeugten, damit du hier wie ein Vollidiot fröstelnd und ohne Not über allem stehst und nicht vorwärts gehst und nicht vorwärts gehst. Und du weißt, dass dein Vater sich fragt, wird er das bringen? Und deine Mutter sagt nein. Und aus endloser Menge erklingen Ermunternde Rufe. jetzt musst du springen. Jetzt endlich wird dir klar, was es wirklich heißt, zu bereuen und dennoch den ganzen harten Preis zahlen zu müssen, weil's kein Zurück mehr gibt. Was daran liegt, was daran liegt, dass du weißt, dass dein Vater sich fragt, wird er das bringen? Und deine Mutter sagt nein, und aus endloser Menge erklingen ermunternde Rufe. Jetzt musst du springen. Endlich weißt du, was es heißt, jung zu sein. Betrogen vom Augenschein an den Abgrund gehen. Halbnackt allein auf schwankenden Brettern stehen. Und runtersehen. Und runtersehen. Und du weißt, dass dein Vater jetzt sagt, das sind nur 3 Meter. Und deine Mutter sagt nein. Und aus endloser jetzt musst du springen. Die Bestie von Berlin. Über die Propaganda im Ersten Weltkrieg. Alle Kriegsparteien betrieben im großen Stile Propaganda. Erstmals wurde das neue Medium Film zur Massenbeeinflussung genutzt. Der Krieg war gerade ein paar Stunden alt, da fielen bei Nürnberg schon die ersten Bomben. Wenig später schnitten indische Sikhs im Dienste Großbritanniens schlafenden deutschen Soldaten die Kehle durch und tranken deren Blut. Und die Deutschen? Sie hackten Kindern die Hände ab und waren auch sonst eine brutal effiziente Mordmaschine. Selbst aus den Körpern ihrer Gefallenen gewannen sie in einer speziellen Leichenfabrik noch Glycerin für die Herstellung von Munition. Keine dieser Zeitungsmeldungen war wahr. Geglaubt wurden sie vermutlich trotzdem millionenfach, nicht nur, weil die Medien massiv wie nie zuvor Stimmung für den Krieg machten. Geliebte Lügen, nennt der Historiker Klaus-Jürgen Brem die Propaganda im Ersten Weltkrieg, weil die Menschen das glauben wollten, was ihre bestehenden Überzeugungen verstärkte. Das Massensterben hatte schnell dazu geführt, dem Gegner jede Bestialität zuzutrauen. Und so schrieb schon nach wenigen Kriegswochen eine Londoner Zeitung, die Deutschen seien keine Menschen mehr, sondern Monster. Es helfe nur noch, sie zu töten. Schnell entwickelte sich der Erste Weltkrieg zu einem gewaltigen Feldversuch auf dem Gebiet der Massenbeeinflussung. Dem noch jungen Medium Film wurde dabei eine überragende Macht zugeschrieben, wie es etwa im Gründungsdokument der UFA hieß. Bis 1916 besuchten allein im Kaiserreich 34 Millionen Zuschauer in den Kinos die Wochenschauen der Mesterfilm GmbH. Ununterbrochen flimmerten kriegsverherrlichende Streifen wie Max das Eiserne Kreuz erwarb, Fräulein Feldwebel oder durch Pulverfass und Kugelregen über die Leinwände. Großbritannien zeigte den Kassenschlager Britain Prepared im Frühjahr 1916 sogar 44 Mal an der fernen Ostfront, auch wenn der martialische Leinwandaufmarsch mitunter von der Artillerie der real kämpfenden Österreicher gestört wurde. Der Kampf um Worte und Bilder erschien den Regierenden derart wichtig, dass sie Millionen investierten und zahlreiche, oft heillos miteinander konkurrierende Propagandaämter gründeten. Sie sollten desillusionierte Frontsoldaten zum Weiterkämpfen motivieren, Niederlagen in Siege umdeuten und den Durchhaltewillen des eigenen Volkes stärken, es gar von Unruhen abhalten, die womöglich kriegsentscheidende Unterstützung neutraler Staaten gewinnen. Am besten vorbereitet schienen anfangs die Deutschen. Schon nach wenigen Wochen hatten sie Millionen Flugblätter und Broschüren, etwa mit positiven Berichten über die deutsche Flotte, vor allem in neutralen Staaten wie Italien und den USA verteilt. Nervös forderte der spätere Premier David Lloyd George, die Flut der deutschen Falschmeldungen und Haarspaltereien müsse besser bekämpft werden. Kaiser Wilhelm II. War über die patriotische Berichterstattung in der heimischen Presse derart begeistert, dass er Journalisten auf einem Empfang entzückt zurief: »Sie schreiben ja famos!« Beängstigend für London waren auch die Versuche des Orient-Experten Max von Oppenheim, die Muslime in den britischen und französischen Einflussgebieten zum Dschihad gegen ihre Besatzer aufzuhetzen und damit einen Flächenbrand vom Nahen Osten bis nach Afghanistan zu entfachen. Und dennoch geriet Berlin bald propagandistisch in die Defensive. Die offizielle Lesart vom reinen Verteidigungskrieg war nach dem völkerrechtswidrigen Überfall auf Belgien wenig glaubhaft. Als deutsche Soldaten doch tausende Zivilisten erschossen und die weltberühmte Bibliothek von Löwen in Brand steckten, war dies eine Steilvorlage für die britische und französische Presse. Karikaturen zeigten sie plündernd inmitten ermordeter Zivilisten, dazu der zynische Ausruf: »Es muss Platz gemacht werden für unsere Kultur!« Es war der Beginn eines langlebigen Klischees, dass die Soldaten aus dem Land der Dichter und Denker fortan als mordlüsterne Hunnen und Barbaren porträtierte. Deutsche Offiziere erschienen nun wahlweise als Menschenfresser mit Pickelhaube, Sensenmann, der mit einem Kelch Blut einen Toast auf die Kultur ausspricht, oder Gorilla, der in der Pranke einen Knüppel mit der Aufschrift »Kultur« schwingt. Viele Journalisten verstanden sich als Soldaten mit der Feder und mussten gar nicht erst auf Kurs gebracht werden. Die Financial News etwa behauptete dreist, der Kaiser habe Prämien für die Versenkung von Schiffen mit Frauen an Bord ausgelobt. Aber auch die Deutschen scheuten sich nicht, Falschmeldungen wie die über die angebliche Bombardierung bei Nürnberg zu lancieren. Und doch fürchtete das britische Außenministerium, die heimischen Zeitungen könnten es womöglich mit plumper Hassrhetorik und durchschaubaren Fantasiemeldungen übertreiben und damit die Glaubwürdigkeit Großbritanniens gefährden. Daher traf sich Premier Herbert Asquith Anfang September 1914 mit dem Journalisten und Kabinettsmitglied Charles Masterman diskret zu einer Runde Golf. Aus der Partie ging der wohl subtilste Versuch hervor, die Öffentlichkeit im neutralen Ausland zu beeinflussen. Masterman sollte an der Spitze eines neuen Amtes eine versteckte Propaganda betreiben, feinsinnig und scheinbar ausgeglichen im Ton, literarisch auf hohem Niveau. Sie sollte die Eliten im neutralen Ausland als Meinungsmacher überzeugen. Das Credo seiner Behörde, es ist besser, diejenigen zu beeinflussen, die selber andere beeinflussen können, als unmittelbar die Masse der Bevölkerung anzusprechen. Schon bald waren renommierte Autoren wie Thomas Hardy oder Herbert G. Wells, der Krieg der Welten, angeworben. Alle engagierten Autoren warben angeblich als Privatleute für die britische Sache und veröffentlichten weiter in ihren Verlagen, obwohl sie nun vom Staat bezahlt wurden. So entstanden Kriegsromane, in denen sich die Haltung der Regierung wiederfand. Der bekannte Schriftsteller John Butchen etwa verfasste ab 1915 in einem monatlichen Magazin eine parteiische Geschichte des Krieges. Mitunter flog die sorgsam kaschierte Verbindung zur Regierung auf. Peter Pan, Erfolgsautor James M. Barrie, wurde in den USA als Propagandist enttarnt und Butchen ging zur Armee. Trotzdem dürfte die Arbeit Mastermans ein Erfolg gewesen sein. Schon Mitte 1915 hatten seine Mitarbeiter 2,5 Millionen Bücher und Infohefte verbreitet, übersetzt in 17 Sprachen. In den USA sammelte der Schriftsteller Gilbert Parker für die Behörde Adressen von insgesamt 260.000 wichtigen Persönlichkeiten und schickte ihnen höflich scheinbar neutrales Hintergrundmaterial zu. Doch je länger der Krieg dauerte, desto unruhiger wurde die britische Regierung unter ihrem neuen Premier David Lloyd George. Der wertete Mastermans Behörde ab und vertraute lieber dem mächtigen Verleger Alfred Harmsworth. Der König des Boulevards setzte in der Auslandspropaganda nun wieder auf scheinbar Bewährtes, die marktschreierische Ansprache der Massen. Nicht nur in Großbritannien spürten die PR-Experten nach und nach die Grenzen der als Wundermittel gefeierten Propaganda. Der überpathetische, optimistische Tonfall der zensierten Meldungen musste für die kriegsmüden Menschen zunehmend zynisch klingen. Im Kaiserreich empfanden selbst hohe Militärs inzwischen die stets gleichen harmlosen Bilder der Wochenschauen als langweilig und Kriegsfilme wollte kaum jemand mehr sehen. Resigniert prangerte Anfang 1918 ein Bericht über die deutsche Kinopropaganda in Bulgarien den primitiven Geschmack des Publikums an, das lediglich nach Unterhaltung und Erregung der Lachlust giere. Zu diesem Zeitpunkt konnten nur noch in den USA Kriegsfilme wie »Der Kaiser, die Bestie von Berlin« ein Millionenpublikum begeistern. Die Regie führte Karl Lemmle, ein nach Hollywood ausgewanderter jüdischer Schwabe. Da hatte der Krieg auch Hollywood erfasst. Kinostars wie Douglas Fairbanks oder Charlie Chaplin warben für Kriegsanleihen gegen Deutschland. Als Lemmle sah, wie man beim Publikum mit Filmen gegen die Krauts ankam, legte er sogar noch nach dem gewonnenen Krieg nach. Der Film »Herz der Menschlichkeit« von 1919 zeigt einen fiesen Hunnen, der eine Rotkreuzschwester vergewaltigen will und erstmal ein Kind aus dem Fenster wirft, das ihn dabei stört. Der Artikel »Die Bestie von Berlin« ist veröffentlicht im Spiegel Geschichte Sonderheft Nummer 5 von 2013. Der Autor ist Christoph Gunkel. Gran Concert amb Chocadella Internacional, Tirando Funk, DJs Contrabandistas. Contrabanda FM, 23 años en las ondas. 18 de gener, a les 9 i mitja. Espai Jove a les Basses. Carreteire número 20. Metro, línia 5 i la piscina. Preu de l'entrada? 5 euros con CD de regalo. Más información, contrabanda.org. Was fang ich armer Teufel an? So fragt zur Zeit sich jeder Mann. Ich habe weder Geld noch Brot. Was fang ich an in dieser Not? Geh hin und werd Soldat. Soldat, Soldat, Soldat, Soldat, das ist ein widerlicher Rat. Ist denn die Welt nicht voll genug von Müßiggängern alt und jung? Soldaten. Die Welt ist schier ein Schilderhaus, Soldaten ziehen ein und aus, die Welt ist vor dem zur Kaserne, Soldaten nah, Soldaten fern, gehen und fern, Soldaten. Soldaten hier, Soldaten dort, man sind auf nichts als Krieg und Mord, Soldaten rechts, Soldaten links, gewärtig jeden blutgen Wings, gehen und fern, Soldaten. Soldat, Soldat, Soldat, Soldat, das ist ein widerlicher Rat. Ist denn die Welt nicht voll genug von Müßiggängern, alt und jung? Geh hin und werd Soldaten. Hin und werd Soldat, weil die Entscheidung blutig naht, wo sich die ganze weite Welt verwandelt in ein Schlachtenfeld. Geh hin und werd Soldat. Soldat, Soldat, Soldat, Soldat, das ist ein widerlicher Rat. Ist denn die Welt nicht voll genug von Müßiggängern, alt und jung? Geh hin und werd Soldat. Ich höre Niemandsland jeden Samstag. Unterhaltsam und subversiv. Die richtige Radiomischung. Es brennt, Brüder, es brennt. Ach, unser armes Städtchen, alles brennt. Böse Winde voller Rasen reißen, brechen und zerblasen, fahren in die wilden Flammen, alles ringsum brennt. Und ihr steht und guckt nur um euch und regt nicht die Hände. und ihr steht und guckt nur um euch, wenn unser Städtchen brennt. Es brennt, Brüder, es brennt, ach, unser armes Städtchen, alles brennt. Es haben schon die Feuerzungen das ganze Städtchen heiß umschlungen und die bösen Winde blasen, alles ringsum brennt. Und ihr steht und guckt nur um euch und trägt nicht die Händ. Und ihr steht und guckt nur um euch, wenn unser Städtchen brennt. Es brennt, Brüder, es brennt, es kann behüte kommen, der Moment. Unsere Stadt mit uns zusammen wird zu Asche stehen in Flammen, bleiben sollen wie nach der Schlacht nur leere schwarze Wend. Und ihr steht und guckt nur um euch und regt nicht die Händ. Und ihr steht und guckt nur um euch, wenn unser Städtchen brennt. Brüder, ach, es brennt, die Hilfe liegt in eurer Hand, es brennt. Ist euch euer Städtchen teuer, nehmt ihr einmal, löscht das Feuer, löscht mit eurem eigenen Blut, wer weiß doch, dass ihr's könnt. Steht nicht, Brüder, steht nicht länger und regt nicht die Hand. Steht nicht, Brüder, löscht das Feuer, denn unser Städtchen brennt. Es ist Samstagmorgen. Niemandsland begrüßt Sie zu einer weiteren Sendung, die zweite in diesem neuen Jahr 2014. Schauen wir mal aus dem Fenster, mal gucken, wie das Wetter ist. Moment, ich recke mal den Hals. Bewölkt, etwas diesig, gefühlte 12 Grad. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Werner. Ich fühle da 12 Grad. Ich fühle 11,8. Wie viel? 11,8. Ja, das ist auch gut. Jo. Heute haben wir verschiedene Themen, wie immer größere Themen auf dem Programm. Zuerst einmal geht es um das Thema Migration, Europas unerwünschtes Volk, betitelt der Spiegel, eine lange Reportage über die Roma, die im Moment durch Europa irren und niemand will sie haben. Über 10 Millionen Roma leben in Europa, früher auch Zigeuner genannt. Zehntausende von ihnen fliehen vor Armut und Diskriminierung aus den Ländern Südosteuropas in den Westen. Doch auch hier leben sie im Elend. Die Regierungen der EU-Staaten, schreibt der Spiegel, schaffen es nicht, den Menschen zu helfen. Das Schaffen kann man durchaus durch Wollen ersetzen. Sie helfen ja noch nicht mal den Nicht-Roma, die im Elend leben. Warum sollten sie dann den Roma helfen? Fragen wir uns natürlich hier im Niemandsland. Dazu heißt es folgendermaßen. Dieser Tage streiten Politiker der Großen Koalition über Zuwendungen für Rumänen und Bulgaren, weil seit dem 1. Januar die unbegrenzte Freizügigkeit für Bürger dieser Staaten gilt. Im Koalitionsvertrag zwischen der Unionspartei und der SPD steht, Es sollten die Anreize für Migranten in die sozialen Sicherungssysteme verringert werden. Der CDU-Europapolitiker Elmar Brok fordert, die Fingerabdrücke von Einwanderern zu registrieren, die in Deutschland nur Sozialleistungen beziehen wollen. Viele der Zuzügler aus beiden Ländern haben ein hohes Bildungsniveau, doch es kommen auch Arme und Ungebildete, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt wenig Chancen haben. Sie gehören oft zur Volksgruppe der Roma. Mit der Freizügigkeit für Rumänen und Bulgaren, führt der Spiegel aus, könnte diese Wanderung zunehmen. Doch in Frankreich, Italien oder Deutschland landen die Menschen in Lagern oder müssen unter erbärmlichen Bedingungen hausen. Einige gleiten in die Kriminalität ab. Fast alle sind auch im Westen bitterarm und werden diskriminiert. In Europa leben zwischen 10 und 12 Millionen Roma. Mehr Menschen als Österreich Einwohner hat. Seit über 1000 Jahren wohnen sie hier und wurden über Jahrhunderte als Zigeuner ausgegrenzt, verfolgt und unterdrückt. Die Nationalsozialisten ermordeten Hunderttausende von ihnen. Die Roma sind die größte Minderheit Europas und noch immer das unerwünschte Volk des Kontinents. Knapp 70 Jahre nach dem Ende der NS-Zeit hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU 2012 ein Mahnmal für Sinti und Roma eingeweiht. Doch die von der CSU neu angefachte Diskussion über sogenannte Armutsmigranten aus Bulgarien und Rumänien, die so oder so ähnlich auch in anderen EU-Ländern stattfindet, zeigt, in ganz Europa leben die alten Vorurteile weiter. Der Bösewicht Roma ist demnach überall. Er hat dunkle Haut, singt und klaut. Zieht seinen Kindern keine Schuhe an und will im Dreck leben. Ganz traditionell bedingt, so die Vorurteile. Lange hat die Politik die Roma ignoriert. In Deutschland gab es die integrierten Sinti, in Frankreich die Manouche und in Spanien die Calais. Aber kaum jemand kümmerte sich je um sie. Und niemand fragte nach den Roma aus Südosteuropa. Guten Morgen, Werner. Wie geht's? Augenblick, ich weiß gar nicht, welches Mikro du hast. Moment, sprich weiter. Jetzt, hörst du mich jetzt? Nein, weiter. Dann habe ich doch noch ein anderes. Es gibt ja tausende von Mikros hier. Weiter, sprich. Okay. La Autodefensa es nuestra única arma. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Hörst du mich jetzt? Ja, ja, jetzt sind wir auf Sendung. Gut, du hast das Mikrofon Nummer 3. Ich habe heute mal den Mikrotest im Off gemacht. Das haben alle mitgehört. Gehört auch zum Radio. Ja, unser Thema Immigration. Wir hatten heute einen Besuch erwartet, der leider abgesagt hat. Der wollte uns etwas erzählen über die Situation in Hamburg. Da hat es ja ordentlich, wie soll man das überhaupt nennen? Gescheppert. Zoff gegeben. Und die US-Botschaft hat einen Teil Hamburgs zur Gefahrenzone erklärt. Das klingt sehr dramatisch und das haben sie weltweit ausposaunt. Was steckt denn dahinter? Was dahinter steckt? Naja, gut. Was wahrscheinlich immer dahinter steckt, wenn sich was getan hat und jetzt tut und in Zukunft wahrscheinlich auch tun wird, hoffentlich wenigstens, dass sich Leute wehren, einfach die Schnauze voll haben und sich nicht alles mehr gefallen lassen. So hat es angefangen da in Hamburg. Da wollte die Polizei also ein soziales Zentrum, so ein Stadtteilzentrum räumen, Rote Flora. Und das finde ich toll, dass die Leute sich das nicht einfach so gefallen lassen. Und dann gab's Remi-Demi, also bis zu 10.000 Leuten sollen da gewesen sein. Das war am 21. Dezember. Und natürlich die Polizei war vorbereitet, weil dazu auch aufgerufen wurde, nicht nur innerhalb von Hamburg sind auch Leute von aus anderen Städten gekommen, deshalb waren das relativ viele. Und dann war eine angemeldete Demonstration, aber kaum hatte die sich in Marsch gesetzt, dann ist die Polizei eingeschritten und wollte das verhindern. Und was sie dann verhindert hat, ist tatsächlich die Demonstration, die dann nicht, wie es vorgesehen war, durch die Straßen ging und lief, sondern dann gab es Auseinandersetzungen direkt dort vor der Roten Flora, stundenlang mit der Polizei. Ich weiß nicht mehr wie viel, bis zu 500 Verletzte angeblich auf Seiten der Demonstranten und vielleicht bis zu 100 Verletzte Polizisten. Und dann war natürlich großes Hallo, besonders in der bürgerlichen Presse, die dann wieder angefangen hat, diese Linksradikalen, diese Anarchisten, diese Kommunisten, die Staatsfeinde, so, das kennt man ja schon seit Jahrzehnten hier. So hat es angefangen. So hat es angefangen und im vergangenen Sommer ging es ja auch schon los. Alles begann damit, dass im Hamburger Stadtteil St. Pauli nach der Ankunft von den sogenannten Lampedusa-Flüchtlingen die wirklich tolle alte Solidarität für ein paar Monate auflebte. Das war natürlich den Regierenden in der Stadt ein ordentliches Dorn im Auge. Sie waren vor dem Krieg im Libanon geflohen und erst auf die italienische Insel Lampedusa, aber dann weiter nach Deutschland geflohen. In Hamburg lebten sie auf der Straße, in Parks oder in Bahnhöfen. Und irgendwann standen sie vor der Tür von Pastor Wilm. Ich wusste wenig über das europäische Asylsystem. Ich sah mich einer humanitären Notsituation gegenüber und wollte helfen, sagt Wilm in einem Interview. Er kannte die Mechanik des europäischen Asylrechts nicht, die es Flüchtlingen untersagt, jenes EU-Land, das sie zuerst betreten haben, dauerhaft zu verlassen. Er ahnte nicht, dass die Männer nach Deutschland weitergezogen waren, weil sie in Deutschland vergebens auf Sozialleistungen hofften. In Italien bekommen sie nicht einmal Lebensmittel. Sikat Wilm bot 80 Flüchtlingen Obdach in seiner Kirche im Stadtteil St. Pauli. Die Menschen schliefen auf dem Kirchenboden. Nachbarn spendeten Decken und Kleidung. Der Koch Tim Melzer besorgte Lebensmittel. Der FC St. Pauli hat die Männer zu Fußballspielen ins Stadion eingeladen. Ein paar Monate lang feierten die Bürger der Stadt gemeinsam mit den Menschen aus Afrika und die Behörden ließen sie erst einmal gewähren. Investoren und Yuppies haben den Kiez in den vergangenen Jahren kommerzialisiert. Doch für einen Sommer lebte das alte, das wilde, solidarische St. Pauli auf. Es war unser African Summer, sagt Wilm. Im Herbst kenterte ein Flüchtlingsschiff vor Lampedusa. Mehr als 300 Menschen starben. Die Toten waren noch nicht beerdigt, da entschied der Hamburger Senat, die Lampedusa-Flüchtlinge auf St. Pauli nicht länger zu ignorieren. Innensenator Michael Neumann von der SPD sandte seine Polizisten aus, um sogenannte Rückführungen nach Italien einzuleiten. Die Kontrollen trieben Unterstützer der Flüchtlinge auf die Straße. Tausende Hamburger demonstrierten wochenlang für eine humane Asylpolitik. In St. Pauli brannte die Luft, sagt Wilm. Die Flüchtlinge bekamen erst einmal Duldungen für ein paar Wochen. Dann werden sie nach Italien zurückgehen müssen, fürchtet Wilm. Was wir brauchen, ist ein Wunder, sagte Wilm damals. Das Wunder ist leider nicht geschehen. Ja, das kommt natürlich auch noch dazu, diese Flüchtlingsgeschichte da mit den Lampedusa-Flüchtlingen. Also deshalb war die Stimmung sowieso schon in den letzten Wochen ein bisschen heißer oder angeheizter als sonst. Und dann kam noch die Sache mit der Roten Flora dazu. Dann St. Pauli, die linksradikalen St. Pauli-Fans sowieso, ne? Und also nächste Woche gibt es dann auch, glaube ich, wieder eine größere Demonstration dazu, um auch die Reaktion der Polizei da zu denunzieren. Und die also jetzt, wie du gesagt hast, da ausgerufen hat für erstmal glaube ich sogar unbefristet, dass sie ein großes Gebiet dort nicht als Notstandsgebiet oder Ausnahmezustand bezeichnet, aber doch als Gefahrengebiet. Also Vorsicht, was ist der Unterschied zu einem Nicht-Gefahrengebiet? Also zum ersten Mal so ein Riesending da in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, ja. Und seit 2005 gibt's also legal, in Anführungszeichen, für die Stadtverwaltung diese Möglichkeit, dort Bürger, die auf der Straße gehen, zu kontrollieren, und zwar verdachtsunabhängig. Das heißt also, normalerweise ist es so, dass ein Polizist nicht das Recht hat, dich irgendwo auf der Straße anzuhalten und die Papiere zu verlangen und dich zu durchsuchen. Wenn er das machen will, muss ein konkreter Verdacht vorliegen, dass du gerade was Illegales gemacht hast oder im dabei bist, was zu machen. Das ist jetzt da in Hamburg nicht mehr nötig. Also im Gesetzestext heißt es, die Polizei darf im öffentlichen Raum in einem bestimmten Gebiet Personen kurzfristig anhalten, befragen, ihre Identität feststellen und mitgeführte Sachen in Augenschein nehmen. Soweit aufgrund von konkreten Lageerkenntnissen anzunehmen ist, dass in diesem Gebiet Straftaten, also von anderen, von erheblicher Bedeutung begangen werden und die Maßnahme zur Verhütung der Straftaten erforderlich ist. Also die Polizei hat da jetzt die Gelegenheit wahrgenommen, um ihre eigenen Befugnisse auszudehnen, und jetzt haben sie es wieder eingeschränkt, vor zwei Tagen, glaube ich, auf die Hälfte. Also jetzt ist sind die Hälfte des Körpers können sie nur noch durchsuchen, oder? Nein, die Hälfte des Gefahrengebiets nur noch existiert jetzt diese Regelung. Aber wahrscheinlich mussten sie das unter anderem auch deshalb machen, weil die Polizei dadurch jetzt in den letzten Tagen und in der Woche dermaßen Überstunden angehäuft hat, dass sie das hätten finanziell gar nicht mehr durchhalten können. Ne? Aber gut, jetzt ein anderer Grund dafür ist wahrscheinlich, dass jetzt auch natürlich das Hotel und das Gaststättengewerbe dagegen sind, weil dann kommen die Touristen nicht mehr so, und auch, wie du gesagt hast, sogar die USA haben jetzt ihre Touristen gewarnt, dort reinzugehen, ne? Und das sind natürlich alle Sachen, die natürlich dem Rathaus auch nicht so genehm sind, ne? Aber dann, wie die Polizei da reagiert, kommt noch dazu, dann haben sie ein paar Tage später dann verlautbart, es hätte einen Angriff gegeben von Vermummten auf die Davidswache, auf die Polizeistation, und dabei sei ein Polizist schwer verletzt worden und so. Inzwischen mussten sie das auch wieder revidieren, weil also immer noch nicht ganz klar ist, was passiert ist, aber mindestens hat es einen verletzten Polizisten gegeben, aber 200 Meter weg von der Davidswache. Also gut, nur ein Beweis dafür, wie das benutzt wird, zu hetzen und die Sache aufzubauschen. Geht an euch, wir wollen. wollen das, egal es geht. Reggae auf Deutsch für die Dancehall-Masse. Wir haben das Zeug, wozu alles abgeht. Wir lösen Staus auf und wir lassen die Sau raus. Es geht los. Wir retten die Welt. Wir sind froh. Sind genug, macht euch froh. Es geht los, wir retten die Welt. Wir sind groß. Komm, steh auf, komm schon. Wir sind genug, macht euch groß. Glück zu den Dingen, die Dingen mit dem Digi-Digi. Ich schätze Konkurrenz, die Clash-Jumps sind Divi-Divi. Wir sind die Besten. So ein Kindergramm, Schidi-Schidi. Immer schön bescheiden bleiben, denn das hat den Digi-Digi. Wir sind auf einer Mission, um eins zu holen, synchron. Na, na, wir wollen an dein Ohr, du bist dafür belohnt. Killen am Mikrofon, drei Daumen nach oben. Wir geben uns das dann zufrieden, wenn ihr tobt. Es geht los, es geht los, es geht los. Wir retten die Welt, wir sind groß. Komm, steh auf, komm schon. Wir sind genug, macht euch groß. Contrabanda FM, 91.4, Ràdio Lliure i No Comercial de Barcelona. Per la llibertat d'expressió, 23 anys. Contrabanda FM, 91.4, das freie, nicht kommerzielle Radio in Barcelona. 23 Jahre Meinungsfreiheit im Rundfunk. Contrabanda FM. 23 years of independent, non-commercial radio for the freedom of expression. Contrabanda FM, 23 años en las ondas. 18 de gener, a les 9 i mitja. Espai Jove a les Basses. Carreteide número 20. Metro, línia 5 i la piscina. Preu de l'entrada. 5 euros con CD de regalo. Gran concert amb... Chocadelia Internacional. Tiran los funk. DJs contrabandistas. Ja, Flüchtlingspolitik 2013, 2014. Wir haben also gesehen, wo viel Schatten ist, da ist auch viel Licht, in Hamburg zum Beispiel. Ja, also, wenn solche Sachen passieren, da wie jetzt in Hamburg, wo also eine große Menge von Demonstranten nicht einfach nur mehr den Kopf einzieht, wenn die Polizei auf sie einschlägt, das ist eigentlich schon ein Hoffnungsschimmer, ja, da freut man sich ja drüber im Grunde, wenn da wirklich jetzt mal jemand anfängt, sich zu wehren. Aber natürlich, die andere Seite nimmt dann natürlich das zum Anlass, da wieder Propaganda zu machen, die Sache aufzubauschen, die nicht nur die Polizei selber, sondern die Politik, die ganze bürgerliche Presse. Und muss man auch sagen, was auch dazu beigetragen hat, dass die dann ihre Gegenpropaganda da wieder loslassen, war teilweise auch Schuld ein Pamphlet, das da aufgetaucht ist, das kurz nach dieser Demonstration, und zwar stehen da, also die Urheberschaft ist nicht klar, man weiß nicht, wer das geschrieben hat, ja. Das kann genauso gut ein ausgeflippter Linker gewesen sein, wie ein Provokateur der Polizei, das weiß man nicht, das sind in die Media aufgetaucht in Deutschland, dieses Pamphlet. Und in die Media kann ja jeder schreiben, da wird nichts nachgeprüft, das ist eigentlich das Gute, und nichts zensiert an diesem Mittel, ne? Aber man weiß halt nicht so genau, wer das macht. Und dieses Pamphlet, da stehen dann zum Beispiel solche Sätze drin wie unsere Hypothese für die Flora-Räumung, Doppelpunkt, 200 Leute. 400 Mollys und dazu 50 Genossinnen mit Zwillen, jeweils 15 Schuss Stahlkugeln und die Bullen werden den Abstand einhalten, der geboten ist. 2000 Bewaffnete mit Hand- und Schnellfeuerwaffen und die Bullen werden das Viertel verlassen. Unterzeichnet. Ihr Verfassungsschutz. Unterzeichnet hat jemand, der nennt sich Unverbesserliches Kollektiv. Und es ist, wie gesagt, sehr gut möglich, dass es irgendwelche so ausgeflippten Militanzfans sich sowas ausdenken, ne? Aber also repräsentativ ist das überhaupt nicht für die Bewegung da, ne? Oder noch ein anderes Zitat, jetzt ist also der Widerstand mit militärischen Mitteln notwendig, irgendwann werden wir schießen müssen, ja? Und dann auch so Sachen, die wieder eher an die Sponti-Zeiten erinnern, ja, zum Beispiel, wir müssen stark werden, ohne je unsere Zärtlichkeit zu verlieren, also Guns and Roses sowas, ne? Wir hoffen nur, dass wir nach der Scheiße, die uns der Bürgerkrieg abverlangt, noch genügend Menschlichkeit besitzen, das andere, wozu wir antraten, zu verwirklichen. Am 21. Dezember 2013 in Hamburg haben wir die Sau rausgelassen. Jeder von uns auf seine Art und Weise. Wir haben Barris gebaut, also es soll wohl Barrikaden heißen. Die Bullen Steine fressen lassen, Schaufenster entglast, Mülltonnen angezündet, Hinterhalte gelegt, gelacht und eine Heidenangst gehabt. Der Moment kann uns Kraft geben, wenn er in einem Kontext von Momenten steht. So Zeug. Ja. Das ist ja fast auch schon wieder die Adornosche. Abstrakte. Adornosche oder Andreas Bader, weißt du, ja. Wo er die Raff dann versucht hat, ideologisch zu fundieren und so. Oder das Empire strauchelt. Genau genommen liegt es am Boden. Aber es lebt, mein Freund, es ist lebendiger denn je. Doch, wenn es schon am Boden liegt, so lasst uns darauf eintreten. Ja, gut, also man kann nicht ausschließen, dass das irgendwelche Linken waren, aber links oder revolutionär kann man das nicht bezeichnen. Ja, es reicht ja auch ein Revolutionspoet, der sich da auslebt und die Gunst der Stunde nutzt, um sein Poesiealbum ganz weit aufzuschlagen und dann diese Dinge zu verbreiten. Aber gut, das klingt flott. nach dem Motto, wir werden auf ihre Gräber spucken. Nun gut, es regt sich Widerstand, das ist immerhin gut. Die Situation der Menschen, um die es hier geht, der sogenannten Sinti und Roma auch, die ist nicht gut. Die EU-Kommission untersuchte 2011 zusammen mit dem UNO-Entwicklungsprogramm und der EU-Grundrechteagentur die Lebensumstände von mehr als 80.000 Roma in 11 EU-Mitgliedstaaten und fand heraus, ein Drittel von ihnen war arbeitslos, 20% hatten keine Krankenversicherung und 90% lebten unter der Armutsgrenze. Sie werden an den Rand gedrängt und leben unter extrem armen sozioökonomischen Bedingungen, heißt es in dem Papier. Ein soziales Problem wird wieder einmal als ein rassistisches und ein Flüchtlingsproblem umgebogen. Das ist Sache. Aber die Menschen fliehen nicht nur vor Armut, sondern auch vor Diskriminierung und Hetze. Und da sieht die Situation in verschiedenen südosteuropäischen Ländern wirklich sehr, sehr ernst aus. Es erinnert vieles an die Zeit vor, beziehungsweise auch schon in den ersten Jahren des Dritten Reichs. In Rumänien forderte im Januar vergangenen Jahres eine rechtsradikale Gruppe die Sterilisation von Roma-Frauen. Achtung, die forderten das ganz offen. In Bulgarien kam es 2011 zu Anti-Roma-Demonstrationen in der Hauptstadt Sofia. In der Tschechischen Republik rief 2012 ein aufgebrachter Mob Zigeuner ins Gas, nachdem ein 15-Jähriger behauptet hatte, von Roma zusammengeschlagen worden zu sein. Und selbst wenn er zusammengeschlagen worden ist, was soll das, eine ganze Menschengruppe dann zu verhetzen? Als besonders prekär gilt unter Menschenrechtlern die Lage der Roma in Ungarn. Obwohl sich die Regierung in Budapest mit ihrer Strategie zur Integration von Roma brüstet, Roma werden in Ungarn systematisch diskriminiert, sagt Gábor Daroci, Direktor der Stiftung Roma Versitas, die Bildungsprojekte für Roma finanziert. Sie finden keine Arbeit, Kinder erhalten keine Bildung. Es gebe im Land eine Pogromstimmung, die ihn an die 30er Jahre erinnere. Erst im August wurden drei Männer verurteilt, die in einer Mordserie sechs Roma aus Rassenhass getötet hatten. Also ähnlich wie in Deutschland auch, die Mordserie der rechtsradikalen NSU, gemeinsam begangen mit Verfassungsschutzagenten, hat sich in diesem Land an Roma nicht wiederholt, sondern es fand parallel dazu statt. Mitglieder der rechtskonservativen Regierung von dem sogenannten Ministerpräsident Viktor Orbán hetzen offen gegen Mitglieder der Volksgruppe. Zsolt Bayer, toller Name, Zsolt Bayer, Mitbegründer der Regierungspartei Fidesz und angeblich ein vertrauter Orbán, sagte, der Großteil der Zigeuner ist am Zusammenleben nicht interessiert und nicht geeignet. Sie wollen sofort jeden ficken, den sie erblicken. Das sagt ein Vertrauter eines Ministers in der Öffentlichkeit. Wenn sie auf Widerstand stoßen, morden sie. Diese Zigeuner sind Tiere und sie benehmen sich wie Tiere. Sie sollten nicht existieren, die Tiere. Das muss man lösen mit allen Mitteln. Und so weiter und so weiter. So schallt es aus Ungarn in die Welt hinaus. Unsere Herrschaften haben meines Wissens noch keine konkreten Maßnahmen gegen diese Rassisten und Hetzer unternommen. Es gibt noch keinen Wirtschaftsboykott gegen Ungarn. Es wurden noch keine Diplomaten abgezogen. Es wurden noch keine Sanktionen gegen dieses faschistische Land verhängt, gegen dieses Regime. Das geht ja sowieso nicht. Ungarn, Bulgarien, Rumänien, die sind ja jetzt sowieso in der EU und man kann sich da quasi ja dann nicht selbst boykottieren und bestrafen. Also es hat schon so verbal radikale Verurteilungen gegeben, aber gut, das Problem ist das, was immer ist, nicht nur dort in diesen südosteuropäischen Ländern, sondern überall, ja, die Leute, denen geht's schlecht, die haben keine Arbeit, werden von oben getreten und statt aber sich gegen die wirklichen Verursacher und die Verantwortlichen zu wehren und die ausfindig zu machen, dann sucht man sich halt jemanden, der in der sozialen Leiter weiter unten steht, also hier die Roma und die Sinti, ne? und dann wird auf die eingeschlagen. Das ist halt diese rechtsradikale, rassistische, xenophobe, populistische Tendenz, die in allen Ländern da ist und sich immer mehr verstärkt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bei diesen Europawahlen da, die im Mai, glaube ich, sind, April oder Mai, dass wir da eine böse Überraschung erleben werden. In Frankreich Le Pen, in Deutschland diese unsägliche AfD, Alternative für AfD, Alternative für Deutschland, und in England und überall, ja, und wenn die sich jetzt zusammentun und sich einigen auf eine gemeinschaftliche Kandidatur, da kann es ganz schön rutschen in diesem Europäischen Parlament. 各位听众大家好，我是一名来自中国的听众。 Niemandsland 是一个非常棒的德语电台。 17 Jahre Niemandsland. Meine Damen und Herren, wie immer weltweit zu hören von Barcelona über Paris, Vladivostok, Tokio, Samarkand, Göttingen, Chicago, Peking und Moskau. Niemandsland, wir machen ein anderes Radio, wir bringen andere Musik, wir mischen die Sprachen. Niemandsland, 91,4 FM in Barcelona. Es ist Samstag, der 11. Januar. Gefühlt der 15. Der Monat kommt mir schon sehr lang vor. 2014, der gemischte Nachrichten- und Katastrophenblock und die Hintergrundinformationen zu aktuellen Themen hier im Niemandsland. Da gibt es zuerst einmal eine Meldung zum Thema Katalonien. Eine Hintergrundmeldung. Es geht um das Referendum im November über die Unabhängigkeit von Spanien. Gewerkschaften befinden sich in der Zwickmühle, große Verbände geben keine Empfehlung, schreibt die Junge Welt in ihrer Ausgabe von heute. Am 9. November sollen die Katalanen entscheiden, ob sie einen eigenen, von Spanien unabhängigen Staat bilden wollen. Zur Abstimmung stehen zwei Fragen. Ob Katalonien einen Staat bilden soll und, wenn der erste Punkt mehrheitlich bejaht wird, ob dieser Staat unabhängig sein soll. Darauf einigte sich Mitte Dezember eine Mehrheit der im katalanischen Regionalparlament, der Generalitat vertretenen Parteien, von der bürgerlichen CiU bis zu den linken Listen ERC, ERC, ICV und CUP. Neben den Rechten verweigerte lediglich die sozialdemokratische PSC, das regionale Pendant zur spanischen PSOE, die Sozialisten, ihre Zustimmung. Ein solches Referendum müsse mit der Zentralregierung vereinbart und im Rahmen der spanischen Gesetze durchgeführt werden, betonte PSC-Fraktionschef Maurici Lucena Ende Dezember gegenüber Journalisten. Das Kabinett von Ministerpräsident Mariano Rajoy in Madrid verweigert jedoch eine Volksbefragung. Die Verfassung verbiete die Abspaltung eines Teils von Spanien, heißt es von dort lakonisch. Ich finde es wieder, finde es wieder. Sergi Perelló hält deshalb Gespräche mit der von der rechten Volkspartei PP gestellten Regierung für aussichtslos. Der stellvertretende Generalsekretär des Gewerkschaftsbundes CSC Intersindical macht zudem Madrid für die jüngste Radikalisierung der Abspaltungsbestrebungen verantwortlich. Historisch gesehen war die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien immer schwach, erklärte er im Gespräch mit Junge Welt. Die Region habe über Jahrzehnte versucht, mit Spanien zu einer Verständigung zu kommen, die eine Perspektive innerhalb des Staates ermöglicht hätte. Zuletzt habe das katalanische Parlament 2005 in Absprache mit dem spanischen Parlament ein neues Autonomiestatut ausgearbeitet, das die noch aus der Übergangsperiode nach dem Tod des Diktators Francisco Franco 1975 stammenden Bestimmungen über Rechte und Pflichten der Region ablösen sollte. In Madrid wurde dieses Dokument jedoch auf Betreiben der damals noch oppositionellen PP kassiert. Für Perelló und seinen Gewerkschaftsbund gibt es deshalb keine Alternative zu der Unabhängigkeit der Region, die praktisch eine Kolonie Spaniens sei. Katalonien leidet heute und letztlich seit Jahrhunderten unter doppelter Unterdrückung, nationaler und sozialer. In den vergangenen Jahren hat sich diese Repression durch den spanischen Staat noch zugespitzt. Ich gehe zurück zur alten Stelle. In der Folge hätten die Arbeiter nicht nur mit Einkommensverlust zu kämpfen, sie würden zurück in eine überwunden geglaubte Armut gestoßen. Schuld daran sei eine spanische Oligarchie, die keinerlei Anstrengungen unternommen hat, das Land zu industrialisieren. Stattdessen entzieht sie ihm öffentliche Ressourcen, um diese für eigene Belange zu verwenden. Während Flughäfen errichtet wurden, die nie in Betrieb gingen oder nach wenigen Jahren wieder stillgelegt wurden, habe man mit Verweis auf Geldmangel öffentliche Dienstleistungen privatisiert und gestrichen. Immer weiß. Gut, wie gesagt, eine spanische Oligarchie, die das Geld für ihre eigenen privaten Luxuszwecke benutzt und nicht in die öffentlichen Infrastrukturen, zumindest nicht in die wichtigen, investiert und dem Land immer mehr Geld entzieht. Diese Kritik der kleinen SCS Intersindical teilen auch die großen Gewerkschaften. Die beiden größten Verbände CCO und UGT vertreten in Katalonien rund 90% der organisierten Arbeiter und sie sehen sich in einer Zwickmühle, wie sie auf das bevorstehende Referendum reagieren sollen. Während sich also die Zentrale der UGT in Madrid wegduckt und praktisch nichts zu den Loslösungsbetreibungen Kataloniens verlauten lässt, kommt der regionale Arm dieses sozialdemokratisch orientierten Verbandes in Barcelona nicht so einfach davon. Im Dezember begrüßte man dort die Festlegung des Datums und der genauen Fragestellung des Referendums über die Zukunft Kataloniens. Gefordert wird nun eine Zeit der Diskussion, in der die Vertreter jeder Option ihre Vorstellungen präsentieren sollen. Die UGT interessiert sich dabei vor allem dafür, welches sozioökonomische Modell für unser Land die jeweiligen Seiten vorschlagen, damit die Bürger darüber entscheiden können. An Madrid gewandt, fordert die katalanische UGT, die Durchführung des Referendums zu ermöglichen. Ähnlich ist die Lage in den Arbeiterkommissionen CCOO. Auch hier schweigt die Madrider Zentrale. Der katalanische Generalsekretär des einst im Widerstand gegen die Franco-Diktatur entstandenen Verbandes, Juan Carlos Gallego, sieht sich hingegen in der Pflicht. Ich kann nicht anders leben als der Arbeiter, den ich vertrete, erklärte er am Silvestertag im Gespräch mit dem Online-Portal Publico. In diesem Land sind die nationalen Rechte immer mit den sozialen Rechten einhergegangen, wollte er in dem Interview auch eine Unabhängigkeit Kataloniens nicht ausschließen. Alles ist möglich, aber die nationale Debatte und die soziale Debatte müssen parallel laufen. Wir wollen, dass in Zukunft die Menschen besser leben und wir freier sind, erklärte Gallego. Was kalt sein soll, ist kalt. Ob eine Unabhängigkeit dies ermöglichen könne, hänge davon ab, wer die politische Hegemonie habe. Es gibt gute und schlechte Republiken, man kann nichts vorwegnehmen. In jedem Fall sei jedoch eine umfangreichere und bessere Selbstregulierung Kataloniens notwendig, weil sich das gegenwärtige Modell erschöpft habe. Die Dinge müssen verändert werden. In welche Richtung? In die, die von den Menschen entschieden wird. Eine ausdrückliche Empfehlung, wie ihre Mitglieder beim Referendum im November abstimmen sollen, ist CCO und UGT nicht zu entlocken. Für die CSC Intersindical ist die Frage hingegen klar. Sie mobilisiert für das doppelte Ja zum eigenen Staat und zur Unabhängigkeit. Perillo hofft, dass ein Erfolg der Abstimmung auch die Klassengegensätze klarer macht. Derzeit steht die Politik in Katalonien auf vier Säulen. Katalanisten und Spanientreue, links und rechts. Wenn die nationale Frage gelöst ist, steht nur noch links gegen rechts. Nein. Alle Falten werden Kriege. Also ich finde, bei solchen Fragen sollte eigentlich jeder, nicht nur jeder Gewerkschafter, sondern auch jeder vernünftige Mensch sich raushalten, ja, und sich dafür jetzt Empfehlungen auszusprechen, das oder jenes sollst du tun und ja oder nein stimmen und so, eigener Staat oder nicht eigener Staat, also für einen Gewerkschafter sollte doch klar sein, dass das nicht die Frage ist, ja, nicht ist dieser Feind mir jetzt lieber als der andere Feind, wer sich darauf einlässt, der hat einfach nicht begriffen, dass es nicht darum geht, sondern dass es darum geht zwischen unten und oben. Ne? Und also für mich ist das genauso interessant, diese Frage, wie ob jetzt irgendein Filmsternchen einen neuen Freund hat oder nicht. Also ich würde mich da ganz raushalten. Es handelt sich aber hier um eine weit verbreitete Ansicht hier in Katalonien, unter Leuten, unter Freunden, Bekannten, Leuten, die ich kenne, Schülern. Die sagen alle, wir müssen erstmal diese nationale Frage klären. Danach kommen wir schon mit dem Links-Rechts-Ding zu Rande. Dann haben wir es einfacher, dann haben wir nur noch einen Feind. Das sind dann unsere Kapitalisten und die werden wir dann ganz doll bekämpfen. Das ist ungefähr die Milchmädchenrechnung von vielen jungen Leuten. Die sind linkskatalanistisch, das darf man nicht vergessen. Die große Mehrheit der Jugend ist linkskatalanistisch und die denken, damit könne man etwas lösen. Ob das eintreten wird, kann man nicht voraussagen, ich weiß es nicht, aber ich stimme dir dazu. Und das ist meiner Meinung nach ein Schattenboxen. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Diskussion über Sozialleistungen für Zuwanderer aus der EU. Unionsfraktionschef Kauder nennt die Haltung der EU-Kommission völlig inakzeptabel. Würde sie sich durchsetzen, würden vermutlich weit mehr Menschen allein wegen der Hartz-IV-Zahlungen nach Deutschland kommen, sagte er der Bild-Zeitung. Das sei nicht Sinn der Freizügigkeit. UN-Sicherheitsrat verurteilt Angriffe von Islamisten im Irak. Das Gremium lobte den Mut der irakischen Sicherheitskräfte, die in der Provinz Anbar zusammen mit Stammesmilizen gegen die Extremisten vorgehen. Mit dem Terrornetzwerk Al-Qaida verbündete Islamisten hatten dort mehrere Städte erobert. US-Reisehinweis für Russland. Das Außenministerium hat vor möglichen Terrorgefahren während der Olympischen Winterspiele in Sotschi gewarnt. US-Touristen sollten vor allem bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel auf ihre Sicherheit achten. Hinweise auf eine konkrete Bedrohung gäbe es aber nicht. Nach einem Chemieunfall im US-Bundesstaat West Virginia müssen hunderttausende Einwohner ohne Leitungswasser auskommen. Der Gouverneur rief für die Region den Notstand aus. Aus einer Fabrik in Charleston soll durch ein Leck eine schädliche Chemikalie in einen Fluss gelangt sein. Überschwemmungen in Florida. Starkregen hat mehrere Provinzen in dem südlichen US-Bundesstaat unter Wasser gesetzt. Die Behörden gaben eine Flutwarnung heraus. Viele Straßen waren nicht mehr passierbar. Die Polizei musste zahlreiche Autos abschleppen. Das Wetter im Osten länger freundlich, sonst wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Regen. Im Norden windig und an den Küsten später einzelne Gewitter. Werfen wir einen Blick auf die Internetseiten der wichtigsten Presseerzeugnisse. Da haben wir erstmal die Junge Welt vom heutigen 11.12. Wochenende, Samstag, Sonntag. Da gibt es direkt ein tolles Foto. Da sieht man Piero Fortunato, an seiner Seite Enrica Betti, die mit ihm zur Konferenz reist. Welche Konferenz? Zur Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin. Mit dieser Frau hat Fortunato zusammen vor 3 Jahren den venezianischen Cirolo Centopassi gegründet, zu Ehren des 1978 ermordeten sizilianischen Politikers. Nach dem Häuserkampf zum Jahresauftakt auf der roten Insel Guadecca vor Venedig kommt der Italiener Piero Fortunato an diesem Wochenende nach Berlin. Auf der Insel La Giudecca, ein Steinwurf südlich von Venedig, pfeift ein scharfer Wind, schreibt die Junge Welt. Das 2 Kilometer kleine Eiland ist ein härteres Pflaster als der geleckte, touristenverseuchte Markusplatz mit der Gucci-Fraktion. Dort bald noch so manch ein Compagno die Faust zum Kampf und zum Buen Año 2014 flattern Neujahrsgrüße vom Kommandante persönlich in die Briefkästen der Insulaner. Hasta la Victoria siempre. Dann haben wir einen Artikel zum Thema Armut bekämpfen. Streit um Recht auf Sozialleistungen für EU-Bürger wird neu entfacht. Die Linkspartei und Wohlfahrtsverbände fordern Öffnung von Hartz IV. Dann ein Artikel, ein Kommentar auch von Herrn Peter Heinelf in der Jungen Welt. Krieg selbstverständlich. Propaganda, Aufrüstung, gesteigerte Durchhaltefähigkeit. Die Große Koalition setzt ganz auf Militärpolitik zur Sicherung deutscher Interessen. Wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion hervorgeht, wird die Bundeswehr allein im ersten Quartal dieses Jahres mehr als 800 Propagandaveranstaltungen durchführen. Den bei weitem größten Teil davon bestreiten die Karriereberater und Jugendoffiziere der Truppe. Während erstere für die Rekrutierung oftmals noch minderjähriger Heranwachsender zuständig sind, haben letztere die Aufgabe, vorzüglich Schüler, Studenten und Lehramtsanwärter militärpolitisch auf Linie zu bringen. Überraschend kommt die neuerliche Werbeoffensive der deutschen Streitkräfte nicht, heißt es doch im zwischen den Regierungsparteien CDU, CSU und SPD geschlossene Koalitionsvertrag. Und jetzt zitieren wir diesen Vertrag. Die Jugendoffiziere leisten eine wichtige Arbeit bei der Information über den Auftrag der Bundeswehr. Wir begrüßen es, wenn möglichst viele Bildungsinstitutionen von diesem Angebot Gebrauch machen. Der Zugang der Bundeswehr zu Schulen, Hochschulen, Ausbildungsmessen und ähnlichen Foren ist für uns selbstverständlich. Das heißt, die Durchdringung, die Militarisierung des zivilen Lebens in Deutschland schreitet voran. Gleichfalls selbstverständlich ist für die Koalitionäre der Umbau der Truppe zur weltweit agierenden Interventions- und Besatzungsarmee, euphemistisch Neuausrichtung genannt. Geht es nach den Regierungsparteien, sollen die deutschen Streitkräfte nicht nur über ein breites kriegerisches Fähigkeitsspektrum, so heißt das heute, Fähigkeitsspektrum verfügen, sondern auch über eine gesteigerte Durchhaltefähigkeit auf fremdem Territorium. Der Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte, KSK, kommt in diesem Zusammenhang eine herausragende Bedeutung zu, ist sie doch in der Lage, als Feinde deutscher Interessen identifizierte politische Gegner weltweit auszuschalten. In Afghanistan etwa war das KSK bereits in gezielte Tötungsoperationen involviert, worüber die hiesige Öffentlichkeit in aller Regel so gut wie nichts erfuhr. Das schreibt die Junge Welt in ihrer heutigen Ausgabe vom Wochenende. Das heißt, man eifert ganz fleißig der US-Armee nach, die sich ja auch das Recht nimmt, weltweit Menschen auf Verdacht hin auszuschalten in sogenannten tödlichen Operationen mit ihren Spezialtruppen bzw. mit ihren Drohnen. So sieht's aus im herrlichen Merkel-Deutschland. Das ist die hässliche Seite dieser doch eigentlich als Wohlfühlregierung und Wohlfühlrepublik mittlerweile schon, ja, gesehene und gefühlte neue Bundesrepublik Deutschland der Großen Koalition. Man hört ja so viel Lob von allen Seiten. Zum Thema Widerstand lohnt sich, damals wie heute, zur Demo zum Gedenken an Luxemburg, Rosa Luxemburg und Liebknecht kommt auch ein Jugendblock. Die Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts ist fast ein Jahrhundert her. Ihr Jugendverband ruft mit zu der Gedenkdemonstration in Berlin am morgigen Sonntag auf. Was fangen junge Leute heute mit diesem Namen an? Dazu wurde eine junge Frau befragt. Luxemburg und Liebknecht sind in Theorie und Praxis ein Vorbild für den revolutionären Kampf gegen Krieg und Armut. Sie stehen für eine sehr klare Antikriegspolitik und haben mit Streiks und Demonstrationen versucht, den Ersten Weltkrieg zu verhindern. Auch heute prägen Perspektivlosigkeit und Unsicherheit unseren Alltag. Zurzeit ist die Bundeswehr an über 10 Auslandseinsätzen beteiligt. Die Aggression nach außen nimmt ebenso zu wie die Repression nach innen. Deutschland möchte die europäischen Streitkräfte zu einer EU-Armee ausbauen, die Videoüberwachung ausweiten und die Rolle der Polizei und des Verfassungsschutzes stärken. Mit der Demonstration erinnern wir daran, dass sich Widerstand lohnt, damals wie heute. Wir gedenken ihrer nicht nur, sondern würdigen auch die Politik von Luxemburg und Liebknecht. Paul Rodermund vom Jugendblock. Sie rufen zu einem Jugendblock auf. Wie muss man das verstehen? Der ist nicht als Abgrenzung zum Rest der Demonstration zu verstehen, aber durch miese Ausbildungsbedingungen und als Kanonenfutter für deutsche Militärfantasien bekommt die Jugend die Angriffe des Kapitals besonders zu spüren. Hinter unserem Motto 100 Jahre Krieg gegen die Jugend, 100 Jahre Widerstand, steht der Gedanke, dass das Recht auf Arbeit, Ausbildung und Bildung die stärkste Waffe gegen die deutsche Kriegspolitik ist. Fehlende Ausbildungsplätze machen es attraktiv, für die Bundeswehr zu arbeiten. Und mit dem Geld, das an Schulen fehlt, werden letztlich deutsche Bomben finanziert. Ja, da schließt sich der Kreis wieder, ne? Rosa Luxemburg und Liebknecht ermordet vor 100 Jahren. Und von wem? Also physisch jetzt, ganz konkret von irgendeinem Gardeoffizier von so einer Schützengarde oder sowas, aus denen dann später die Freikorps entstanden sind. Aber natürlich mit Rückendeckung von Noske, vom Polizeiminister. Welche Partei? Sozialdemokraten. Und auch Rückendeckung von Ebert, SPD. Ja. Da schließt sich der Kreis zu Hamburg. Ne? Wer hat in Hamburg die Mehrheit und befiehlt die Polizei? Die SPD. Das sind unsere heutigen Noskes. Nicht nur die CDU oder CSU. Dem Wechsel Madrid. Ein Gericht in der spanischen Hauptstadt Madrid hat Medienberichten vom Freitag zufolge, vom gestrigen Freitag, die am heutigen Samstag in Bilbao geplante Solidaritätsdemonstration für baskische Gefangene untersagt. Richter Eloy Velasco begründete dies damit, dass angeblich die Gefangenenhilfsorganisation Hereda hinter der Aktion stünde, die im vergangenen September verboten worden war. Damit entsprach er dem Antrag des Staatsanwalts Carlos Bautista. Ein anderer Richter, ein gewisser Herr Pablo Ruiz, hatte zuvor keinen Anlass für ein Verbot gesehen, da er den Tatbestand des Lobs des Terrorismus nicht erfüllt sei. Der Solidaritätsmarsch war von der Gruppe Tantas Tanta organisiert worden, um die Freilassung der Inhaftierten zu fordern, sowie die Haftbedingungen anzuprangern und auch die Zusammenlegung der über ganz Spanien verstreuten politischen und ETA-Gefangenen zu erzwingen. Ganze ETA-Geschichte. Die kochen die jetzt schön hoch. Genau, ne? Genau. Ist auch so eine bewusste Schaumschlägerei wie hier dieses Referendum in Katalonien. Scheinprobleme hochzukochen, um die Leute irgendwie zu verwirren und abzulenken. Ja. Gehen wir mal rüber auf die Spiegel-Homepage. Die kommt mit einem Foto von Windmühlen von Ökostrom. Da heißt es, grauer Kapitalmarkt, Ökokonzern Procon droht Anlegern mit Insolvenz. Top-Rendite durch Ökoprodukte. Mit diesem Versprechen hat Procon mehr als 1 Milliarde Euro eingesammelt. Jetzt droht das Windenergieunternehmen seinen Anlegern mit der Insolvenz noch im Januar. Es sei denn, die verzichten vorübergehend auf ihr Geld. Ja, guter Trick. Dann gibt es einen sogenannten Bridgegate-Skandal. Stauopfer klagen auf Schadensersatz. Verdienstausfall und Ärger. Pendler, die auf einer Brücke zwischen New Jersey und New York feststeckten, bringen dem republikanischen Gouverneur Christie nun auch juristischen Ärger. Mitarbeiter hatten vorsätzlich einen Megastau angezettelt. Schauen wir mal in die Bilanzbücher eines deutschen Großkonzerns. Da haben wir den VW-Konzern. Volkswagen meldet konzernweiten Verkaufsrekord. Für Volkswagen war 2013 ein Rekordjahr. Der Konzern verkaufte mehr als 9,7 Millionen Fahrzeuge. Doch während das Geschäft in Asien boomt, schwächelt der Absatz in Südamerika und Europa immer mehr. Die Schlagzeile Power Rangers sollen Kairo schützen. Ägyptens Armee inszeniert sich als Garant der Sicherheit und lässt ihre besten Männer aufmarschieren. Auf Facebook veröffentlicht sie Fotos dazu mit sonderbaren roten Figuren. Wer sind die mysteriösen Krieger im Superhelden-Outfit? Es wird also immer surrealistischer in der internationalen Politik. Vielleicht schauen wir mal auf das Greenpeace-Magazin. Moment, ich hol's mal gerade rein. Meldungen, eine zum Thema Politik. Die grüne Liberale, die grüne Opposition sucht nach ihrer Wahlschlappe vor 4 Monaten nach einer neuen Linie und findet sie in der Freiheit. Ernährung, Orangensaft jetzt ohne Tiergelatine. Nach Verbraucherbeschwerden verzichtet der Orangensafthersteller Valencina ab sofort auf tierische Produkte in den Säften. ist überhaupt erstaunlich, dass man tierische Gelatine, die gewinnt man aus den Gelenken von den abgeschlachteten Kühen, in die Fruchtsäfte mischt. Das ist ja eigentlich ekelhaft. Wusstest du das, Werner? Dass da Gelatine aus Knochen drin ist. Nee, aber nachher mache ich mir dann mal einen auf so einen Fruchtsaft. Mal sehen, ob ich auf den Geschmack komme. Ja, mal gucken, ob auch die Kniegelenke ein bisschen geschmeidiger werden, wenn man Fruchtsäfte trinkt. Thema Atomwaffen, amerikanisch-iranische Angelegenheit. Die Frage, ob der Iran an Atomwaffen arbeitet, ist noch immer nicht geklärt. So viel Theater und immer noch nicht geklärt. Die aktuellen Verhandlungen mit den 5 UN-Vetomächten brachten bislang keine Klarheit. Das heißt, die wissen immer noch nicht, ob der Iran überhaupt Atomwaffen produziert oder hat oder will. Ja, ich glaube... Wir hören aber seit Jahren nichts anderes. Wer sind die? Also hauptsächlich natürlich die Amerikaner, aber es hat ja offenbar doch einen riesen Fortschritt gegeben bei den Verhandlungen, wo sie sich einig geworden sind jetzt, vor 2-3 Wochen oder so. Und so wie ich das verstanden habe, haben sie sich geeinigt, dass zwar Iran... Uran anreichern kann, aber nur bis, glaube ich, maximal 20% vielleicht auch ein bisschen weniger, weiß ich jetzt. Um Atomwaffen zu produzieren, bräuchte man eine Urananreicherung auf 90%. Und die USA wissen genau, dass wenn sie dieses Ziel hätten, im Iran müssten die noch jahrelang die an dieser Technik arbeiten, um das überhaupt zu schaffen. Also die wissen ganz genau, dass die nicht in der Lage sind dazu. Diese Einigung kam jetzt wohl zustande, weil halt Iran als Machtfaktor immer wichtiger wird und dass die Amerikaner jetzt deshalb eine andere Annäherung suchen an Iran, auch dann mit dem Boykott ein bisschen zurückfahren können mit dem Wirtschaftsboykott. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es Israel, die weiter daran arbeiten, den Iran als großen Feind, atomwaffensüchtig darzustellen. Und da könnte sich so in nächster Zeit vielleicht so eine Spaltung auftun zwischen Israel und USA. Ja, das wäre mal ganz interessant, zum ersten Mal nach Jahrzehnten. Jetzt, wo Nicholas Brody gehängt wurde in Teheran. Übrigens, Nicholas Brody ist der Held der Fernsehserie, der amerikanischen Fernsehserie Homeland. Die hat ihren Abschluss gefunden. Das Schlusskapitel lief diese Woche im spanischen Fernsehen. Und da wurde Nicholas Brody in Teheran auf einem öffentlichen Platz gehängt. Und zwar kam da ein riesiger Baukran und hat ihn hochgezogen. Und dann sah man, wie seine schwangere CIA-Freundin Carrie Mathison am Zaun litt und weinte und schrie auch und sich von ihm verabschiedete, und ein Revolutionswächter schlug ihr noch mit der Knute irgendwie gegen die Pfoten. Das war der Abschluss der Serie Homeland. Und da wurde gesagt, wir haben es aber geschafft, weil Brody hatte vorher den Chef der Revolutionsgarden in seinem Büro mit einem Aschenbecher erschlagen und dann mit einem Kissen erstickt. Gleichzeitig sah man in Langsley, im CIA-Hauptquartier, großes Aufatmen, der Revolutionswächter ist tot und ein für die CIA arbeitender Nachfolger stand schon bereit, um den Job dann anzunehmen. Das ist das Resümee der Serie Homeland. Ich wiederhole nochmal, die Serie ist klasse gemacht, aber das soll jeder selber entscheiden und gucken. Bringen wir noch eine Nachricht zum Thema Bier, interessiert uns ja alle. Eine isländische Brauerei sorgt mit einem Bier mit Walmehl für einen Aufschrei von Tierschützern. Für das Getränk arbeitet das kleine Brauhaus Steedi mit der Walfangfirma Hialur HF zusammen, die Finnwale fängt. Tierschützer nannten die Aktion den Gipfel der Geschmacklosigkeit. Das Mehl entstehe als Nebenprodukt beim Auskochen des Walfleisches zur Ölgewinnung, erklärte die Schutzorganisation Wale und Dolphin Conversation in München. Die Brauerei preist das Bier mit einem Alkoholgehalt von 5,2%, das nur für das isländische Winterfest Thorablot produziert werden soll, als sehr gesundes Getränk. Durch seinen Genuss würden Menschen zu echten Wikingern.

letzte halbe Stunde im Niemandsland eingeläutet. Der Zyklus Cinema y Propaganda Nazi läuft auf Hochtouren. Der geht vom 8. bis zum 19. Januar 2014, hat also diese Woche angefangen. Und heute gibt es zwei Filme. Einer, der heißt Heimkehr und Triumph des Willens von Leni Riefenstahl. Werner, was sagen wir zu diesem Film? Ja, der erste, Heimkehr, wird heute gezeigt, heute Abend um 22 Uhr in der Filmothek. Und also da geht's um auch einen Propagandafilm der Nazis, eben, aber diesmal nicht nur antisemitisch, sondern auch antipolnisch. Und zwar spielt der Film 1939 in einer polnischen Kreisstadt. Und dort gibt's seit dem 18. Jahrhundert eine deutsche Minderheit, die natürlich von den Polen, so wird es im Film dargestellt, immer mehr schikaniert wird, ihrer Rechte beraubt wird. Die Deutschen müssen dort ihre Schule aufgeben. Bei einem brutalen Übergriff in einem Kino wird ein Deutscher erschlagen. Ein Arzt wird aus dem Hinterhalt beschossen und erblindet. Die Deutschen werden von ihren Höfen gejagt. Und dann, also mit diesem Film soll eben im Nachhinein, der ist vom Jahr 1941, noch einmal gerechtfertigt werden, der Einmarsch der Deutschen in Polen. Und da auch eine Szene aus dem Film, trotz eines Versammlungsverbots finden sich am 1. September 1939 rund 200 Deutsche in einer Scheune ein. Warum? Sie wollen Hitlers Rede vor dem Reichstag verfolgen. Das ist natürlich im damaligen Polen verboten, heißt es hier. Sie werden von polnischen Soldaten verhaftet und eingekerkert. Und nur der deutsche Vormarsch, also der Einmarsch in Polen, rettet sie dann vor dem sicheren Erschießungstod. Also das, dieser Film heute Abend um 10 Uhr. Mhm. Ach, übrigens, eine kleine Empfehlung. Ich würde mir den davor schon noch was anderes angucken. Nämlich um 20 Uhr spielt Atletico de Madrid gegen Barça. Und dann könnte man das ja so machen, man guckt sich das Spiel an, schon in der Nähe von der Filmothek, irgendwo in der Kneipe. Und dann um 10 Uhr zum Film, um wieder auf andere Gedanken zu kommen. Und der Film morgen, das ist Triumph des Willens, allerdings schon um 7 Uhr und wie immer übrigens der Eintritt 4 Euro, ermäßigt 3 Euro. Triumph des Willens ist dieser bekannte Film von Leni Riefenstahl. Wurde schon gedreht, 34, 35 und heißt es hier, Beginn mit dem Anflug. Was man sieht in diesem Film, beginnt mit dem Anflug von Hitlers Flugzeug auf Nürnberg, dort ist der Reichsparteitag, verdichtet der Film die verschiedenen Stationen der Großveranstaltung zu einer suggestiven Inszenierung des nationalsozialistischen Führerkultes. Mit narrativen Stilmitteln kombiniert Riefenstahl Plansequenzen und Dokumentaraufnahmen, sodass aus martialischen Massenszenen und einzelnen vermeintlich zufälligen Randbegebenheiten die auf Selbsterhöhung zielende Ikonografie des NS-Regimes hervorgeht. Also da bei allen diesen Filmen in dieser Reihe gibt es dann immer eine kurze Einführung vorher zum Thema. Heute Abend ist es Javier Antic, der ist Professor für Geschichte der Ästhetik in Girona. Und morgen bei diesem Riefenstahl-Film wird es sein Esteve Riambau, Historiker, Kritiker, Filmemacher und Direktor der Filmoteca de Catalunya. Also das ist heute und morgen, aber wie gesagt, die Reihe geht noch die ganze Woche weiter. Am Dienstag weiterer Film Wunschkonzert, am Mittwoch A Film Unfinished, am Donnerstag Juzüs, am Freitag heißt es hier Werkstattbericht NS Propagandafilm heute und auch dann anschließend zuerst noch Filmvorführung auch am Freitag, Prisoner of Paradise, und dann gibt's eine große Abschlussdebatte auch am nächsten Freitag zu diesem Thema Propagandafilme im Nationalsozialismus. Ja, wir haben hier den Film Laufen auf YouTube, Triumph des Willens, und das ist wirklich einer der raffiniertest gemachten Propagandafilme wahrscheinlich des letzten Jahrhunderts. Die war also so erfindungsreich, diese Riefenstahl, und so vielfältig in ihren Ausdrucksformen, die Massen zu inszenieren, dass man wirklich Angst bekommt. Es war wirklich, wie Walter Benjamin einmal gesagt hat über den Faschismus, er hat gesagt, der Faschismus verhilft den Massen nicht zu ihrem Recht, aber der Faschismus verhilft den Massen zu ihrem Ausdruck. Und das führt die Riefenstahl mit meisterlicher Hand vor. Und dieser Film wird damals wohl unheimlich viele Menschen beeinflusst haben und wird eingeschlagen haben wie eine Bombe. Und ist heute auch noch stilbildend, wenn man sich heute zum Beispiel bestimmte Parfümreklamen oder Modereklamen ansieht. Da sieht man wirklich Leni Riefenstahl Körper, Leni Riefenstahl Posen, die diese Fantasiehelden aus diesen Fantasiereklamen einnehmen, um dann eben den Nordischen oder den Starken oder den Muskelmann und das starke Weib irgendwie darzustellen in Heldenposen. Und das hat Riefenstahl vorexerziert und vielleicht auch sogar erfunden. Und das ist schon interessant, sich das heute nochmal anzugucken, mit Abstand und auch die ideologischen Werkzeuge zu haben und das Rüstzeug, um diesen Film auch kritisch zu sehen. Das ist eben vielleicht auch das Verdienst von solchen Zyklen wie Kino und Nazi-Propaganda, Volksverhetzung und solche Sachen. Das finde ich also toll, wenn dann auch Leute da sind, die einen lehren zu sehen und solche Filme auch kritisch sich anzugucken. Naja, also wie du sagst, besonders bei der Fernsehreklame sieht man ja oft bei weiß der Teufel was, bei irgendwelchen Telefongesellschaften oder so ganze Heerscharen, Massenaufmärsche von jungen, dynamischen, fröhlichen Konsumenten. Aber da ist genau diese Masseninszenierung, findet da statt, die dann alle in eine Richtung gehen und ganz euphorisch dieses eine Mobiltelefon oder iPhone haben wollen und sich da in diesem gemeinsamen Ziel vereinen. Also das ist genau diese Ideologie, die man da sehr schön sehen kann. Ein anderer Film, der im Moment die Kinos zum, ja sagen wir mal, zum Schreien, zum Weinen, zum Staunen und zum Empören bringt, ist der Film 12 Jahre ein Sklave, 12 Years a Slave. In diesem Film geht es um ein Tabu in der US-amerikanischen Geschichte. Es klingt zwar so, wenn man heute spricht mit US-Amerikanern und sieht dieses freieste Land aller Freien, bis vor noch nicht langer Zeit war es ein Sklavenhalterstaat, ein Staat mit Apartheid und ein Staat, der Jahrhunderte, über zwei Jahrhunderte Sklaven ausgebeutet hat auf die brutalste und fürchterlichste Weise. Darüber gibt es nun einen Film von Steve McQueen, nicht zu verwechseln mit dem Schauspieler natürlich, Steve McQueen, sondern wir haben es hier mit einem Regisseur zu tun, sogar einem sehr engagierten Regisseur. Steve McQueens Freiheitsepos 12 Years a Slave gilt als einer der großen, übrigens auch Oscar-Favoriten, weil es die Qualen der Sklaverei auf fast unerträgliche Weise schildert. Hören wir mal in den Trailer rein und dann geben wir ein paar Informationen zu diesem Film. Darf ich Sie fragen, aus welchem Teil des Landes Sie kommen? Ich stamme aus Kanada. Wahrscheinlich weißt du gar nicht, wo das ist. Doch, ich weiß, wo Kanada ist. Ich bin da schon mal gewesen. Weit gereist für einen Sklaven. Solomon Ossoff ist ein hervorragender Geigenspieler. Ich wurde als freier Mann geboren, lebte mit meiner Familie in New York. Seid lieb zu eurer Mutter. Bis zu dem Tag, an dem ich getäuscht auf Solomon entführt und in die Sklaverei verkauft wurde. Na, Freundchen, wie geht's dir jetzt? Mein Name ist Solomon Northup. Ich bin ein freier Mann und Sie haben keinerlei Recht, mich festzuhalten. Du bist kein freier Mann. Du bist nichts weiter als ein entflohener Nigger. Went down to the river Jordan. Der Knecht aber, der nicht nach dem Willen seines Herrn tut, wird viele Schläge erleiden müssen, sagt die Bibel. Wie die Arbeiter hier behandelt werden, das ist Unrecht. Sie sind mein Eigentum. Sie sagen das voller Stolz. Ich sage es, wie es ist. Antworte! Mit Eigentum kann man machen, was man möchte. Komm her, Mr. Abbott. Komm her, habe ich gesagt! Vor einigen Tagen war ich noch bei meiner Familie, in meinem Haus. Soll das alles verloren sein? Wenn du überleben willst, tu und sag so wenig wie möglich. Ich will nicht überleben. Ich will leben. Ich dachte, du hast Ahnung davon. Ich habe ihre Anweisungen befolgt. Wenn etwas falsch ist, waren die Anweisungen falsch. Der Master hält dich als Arbeitskraft. Widerworte bringen dir 100 Schläge ein. Ich weiß, wie es ist, der Willkür des Masters ausgesetzt zu sein. Es wird der Tag kommen. Da wird Gott über ihn richten. Ich werde überleben. Ich werde nicht verzweifeln und voller Mut bleiben, bis ich wieder in Freiheit bin. Ich war ein freier Mann. Ich bin kein Sklave. Der Film des 44-jährigen Briten, Steve McQueen, beruht auf der Geschichte des Afroamerikaners Solomon Northup, der 1841 in der Hauptstadt Washington von Sklavenhändlern entführt wurde und 12 Jahre lang auf verschiedenen Plantagen im Süden der USA arbeiten musste. McQueen erzählt davon, wie dicht Zivilisation und Barbarei beieinander liegen können. Für 7 Golden Globes ist 12 Years a Slave nominiert. Über 35 Millionen Dollar hat der von übrigens Brad Pitt mitproduzierte Film in den USA schon eingespielt. Es ist der bislang größte Erfolg für Regisseur McQueen, der den Kinosessel zu einem unbequemen Ort macht, weil er die Zuschauer mit Bildern konfrontiert, die kaum zu ertragen sind. Ein Kunstwerk muss man physisch spüren, sagt er, sonst taugt es nichts. In seinem ersten großen Kinofilm Hunger, 2008, erzählte McQueen von dem ERA-Häftling Bobby Sands, gespielt von Michael Fassbender, der 1981 in einem nordirischen Gefängnis nach einem Hungerstreik starb. Der Film ist eine Chronik der Agonie. McQueen zeigte ausgemergelte Männer, die mit ihrem Kot die Wände ihrer Zellen beschmieren, um für bessere Haftbedingungen zu protestieren. In dem Film Shame von 2011 ging es um einen sexsüchtigen Werbefachmann, wiederum von Fassbender verkörpert, der in seinem ebenso unstillbaren wie verzweifelten Begehren durch New York hetzt. Eine Stadt, die in diesem Film kalt und seelenlos wirkt. Und nun in 12 Years a Slave, die andere Seite der Sklaverei, die nicht ein großer knalliger Spaß ist wie in Quentin Tarantinos Western Django Unchained. Qualvoll lange muss der Zuschauer bei McQueen mit ansehen, wie eine Frau auf einer Plantage in Louisiana fast zu Tode gepeitscht wird. Entweder du machst einen Film über die Sklaverei oder du lässt es bleiben, sagt McQueen. Ja, wir empfehlen diesen Film natürlich. Ich habe viel Gutes gehört, Freunde von mir haben ihn gesehen, haben ihn gelobt. Ich lobe ihn deshalb schon mit, obwohl ich ihn noch gar nicht gesehen habe, das mache ich selten, aber... Den Trailer habe ich mir auch schon angeguckt und alles, was man hört, muss das wirklich ein toller, sehr engagierter und anklagender Film sein. Weißt du, ob der hier auch schon läuft? Ja, ja, der läuft hier in den Kinos. Ah ja, ja, ja, der läuft schon an. Das heißt, wer Zeit hat und Lust, soll sich das durchaus antun. Ich glaube, es wird eine heilsame Schocklehre sein. Vielleicht animiert uns das, uns ja dann noch verstärkter einzusetzen im Kampf gegen die Rückkehr zur Sklavenarbeit. Das ist ja, was jetzt heutzutage auf der Tagesordnung steht. Gerade gestern war eine Umfrage, dass junge Leute, wo ja die Arbeitslosigkeit bis zu 25 Jahren inzwischen bei 57% ist, und haben die gefragt, ob sie arbeiten würden, unter welchen Bedingungen. Ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht mehr, aber es war Wahnsinn. Ja, es war Wahnsinn. Es waren über 60%. Über 60% sagen sie, dass sie bereit sind, wären, um lächerlich wenig Geld zu arbeiten, ne? Nur damit sie überhaupt noch arbeiten dürfen. Also das ist die Tendenz. Ja? Und wenn das so weitergeht, dann gehen wir in Zukunft hier raus aus dem Radio nach Hause. Also nach Hause heißt irgendwo am Eingang von einer Bank, und da werden wir dann schlafen müssen, und das Essen können wir uns aus den Müllcontainern raussuchen. Ne? Immer mehr Leute leben unter diesen Bedingungen. Als das Flussbett eingetrocknet, suchten Kinder nach dem Ufer, suchten in den flachen Tiefen nach den Fischen, die inzwischen über alle Berge waren. Als die Meere uns verließen und der Regen ihnen folgte, als die Pflanzen sich geweigert, das Geringste noch zu tun, sprach der Landesherr betroffen: Jetzt ist wirklich Polen offen, wir sind Herren dieser Welt. Uns entgegenstellt, kommt an die Wand. Als die Löwen abgezogen und die Tiger ihnen folgten, als der letzte Hahn sich rüstet und zum Aufbruch sich entschloss, kamen Bauern und Gelehrte und noch andere empörte, kamen die Herren dieser Welt, und sie forderten für Geld, dass man ihnen Treue hält. Als die Sonne still verglühte, rangen Frauen ihre Hände, liefen Männer bis ans Ende, bis ans Ende dieser Welt. Sie schworen ewig Rache bis ins Alter, letzte Glied, und ihr Hass vertrieb die Sterne, bis kein einziger verblieb. Und sie folgten all den Löwen, und sie winkten all den Herren. All den Herren